Im Rathaus sind nur noch ein paar Fenster erleuchtet. Gareis betritt sein Büro, knipst das Licht an. Mitten auf dem Schreibtisch, akkurat zurechtgelegt, liegt irgendetwas, etwas Graues. Gareis tritt näher. Es ist ein grauer Briefumschlag, DIN A5. Er reißt den Umschlag auf. Es ist der Geheimbefehl. Piet Busch! Stein? Piet Busch! Gott verdammt nochmal. Stein? Was ist hier für eine Schweinerei im Gange? Aber Piet Busch und Assessor Stein, seine nächsten Getreuen, sind längst aus dem Haus. Da hört er Schritte. Die Treppe herauf zum Flur, wo sich sein Büro befindet. Vor der Tür stehen drei Herren. Na nu. Guten Abend, Genosse Gareis. Dürfen wir reinkommen? Bitte. Wollt ein altes Arbeitstier vom Schreibtisch lotsen? Mir sehr recht. Also, gehen wir auf ein Bier im Tucher. Nee, Genosse Gareis. Nach Kneipe ist uns nicht zumute. Aber eine Zigarre kannst du mir anbieten. Bitte. Blühend siehst du aus, Genosse Kofka. Der Reichstag scheint dir gut zu bekommen. Die Schwatzbude da in Berlin. Du sorgst schon dafür, dass das bisschen Gesundheit wieder vor die Hunde geht. Ich habe heute in eurer hübschen Turnhalle gesessen. Ich habe dich da gesehen vor den Richtern. Eine nette Figur hast du gemacht, Gareis. Findest du? Du hast natürlich nie einen Brief verschusselt und dich dann hingestellt und getan, als wäre er längst beantwortet. Es handelt sich nicht um mich und was ich getan und was ich nicht getan habe. Es handelt sich darum, was du gemacht hast. Und schön Mist hast du gemacht, Gareis, das kann man wohl sagen. Und eine nette Schmach bist du für die Partei. Ja. Ich bin der Ansicht, dass dies mein Amtszimmer ist. Und dass ich jeden, der mir hier dämlich kommt, achtkantig rausfeuere. Das glauben wir dir. Dazu bist du völlig in der Lage. Es fragt sich nur, ob damit die Sache weiter gedeiht. Immerhin bist du heute ziemlich dicht an einem fahrlässigen Falscheid vorbeigeschlittert, oder wie man das juristisch nennt. Und es kommt auf uns drei hier an, ob nicht aus dem Vorbeischlittern eine Anzeige wegen Meineids wird. Was wollt ihr? Dass du abtrittst, Genosse Gareis. Ja. Dass du lautlos abtrittst, dass du heute noch in unserer Gegenwart dein Abschiedsgesuch an den Magistrat unterschreibst. In unserer Gegenwart. Das wollen wir, Genosse Gareis. Ja, und wie gesagt, unverzüglich. Ja? Ich trete nicht ab. Ihr könnt mich anzeigen, meinethalben, aber ich trete nicht ab. Ich gehe nicht weg aus Altholm. So nicht. Wie denn? Mit Handschellen? Ihr denkt, ihr seid Schlauköpfe. Ihr denkt, ihr habt mich. Ach, wir wollen uns hier nicht rumstreiten. Sei vernünftig, überlege deine Lage ruhig und sage dann, dass wir recht haben. Und lass ihn auch mit uns reden. Gareis steht auf und tritt ans Fenster. Die drei Genossen hinter ihm mustern das breite Kreuz, den Stiernacken. Er ist ein schwerer Brocken. Nur zu dritt ist er zu bewältigen. Sie werfen sich nervöse Blicke zu. Ist Gareis am Nachdenken oder setzt er nur mit störrischem Schweigen auf Zeit, auf Vertagen des Gesprächs? Aber er tritt zurück an den Tisch, setzt sich wieder, langt nach seiner Zigarre. In seinem Blick liegt etwas Hoffnungsloses. Kofka, oller Genosse. Ja, ich hab Mist gemacht. Ich dachte, es geht gut, es ist schiefgegangen. Aber tausend Sachen gehen schief, darum kann man nicht jeden in die Wüste schicken. Ihr kriegt hier keinen wieder her, wie mich. Was war Altholm? Was war Altholm, bevor ich hergekommen bin? Ein Saustall. Verschuldet bis über die Ohren. Vom Zustand der Partei würde ich gar nicht reden. Jetzt kommen von überall Leute angereist, um sich eine sozial mustergültige Stadt anzugucken.